wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Auf Arabisch Ya'asirun. Und in einer anderen Lesart von Khalaf und Hamza und Al-Kisai heißt es Wafihi Ta'asirun. Das heißt dann übersetzt, in dem die Menschen Regen haben und in dem ihr Früchte auspressen werdet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.